von Ordnung und Sicherheit im Zeitraum der Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen im Mai 1989. Die Kommunalwahlen sind natürlich eines der Themen der heutigen Sendung. Auch wir gewährleisten wie immer eine ordnungsgemäße Durchführung und einen gesicherten Ablauf des einstündigen Programms. Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit, also das SPD-SED-Papier, kommt auch noch zu Wort, wobei weniger das Papier als die Teilnehmer einer Diskussion um eben besagtes Dokument. Spätestens seit der letzten Glasnost-Sendung ist er bekannt, Rolf Henrich, SED-Bereichssekretär AD, Rechtsanwalt AD und vor allem Schriftsteller. Der vormundschaftliche Staat heißt sein Buch und wenn es nach eben jenem gegangen wäre, dann wäre es besser nicht erschienen. Ist es aber und Henrich liest auch noch daraus vor. Heute präsentieren wir also einen Auszug aus seiner Lesung. Das wichtigste gesellschaftliche Ereignis des Jahres, die Kommunalwahlen, haben lange Schatten vorausgeworfen. Bereits im Winter füllten die ersten Berichte über die Kandidatennominierungen die Spalten des neuen Deutschland. Unerwähnt blieben dort leider die Bemühungen unabhängiger Personen, auf die Listen zu gelangen. Auch diese hatten einen langen Vorlauf. Anfänge, Werdegang und Perspektiven des alternativen Wahlkampfes in einem Beitrag des Theologen Reinhard Lampe. Wir haben 1987 einen Synodenantrag formuliert, Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung, der seinerzeit viele Diskussionen ausgelöst hat, gerade auch unter einfachen Gemeindegliedern, nicht so sehr vielleicht auf der kirchenleitenden Ebene, aber doch in einzelnen Gemeinden, auch unter DDR-Bürgern allgemein, da sich dieses Phänomen der Abgrenzung für viele natürlich vor allen Dingen erst einmal an der mangelnden Reisefreiheit äußert. Wir sind natürlich weiter inhaltlich vorgegangen und haben versucht zu klären, in welchem Zusammenhang so etwas wie eine mangelnde Demokratie zu dieser doch offenkundig für den Staat notwendigen äußeren Abgrenzung steht und sind über so einen Begriff wie innere Abgrenzung, also die Abgrenzung der Herrschenden von den Beherrschten, dann auf das gestoßen, was dann nun kalendarisch als nächstes bei uns anstand, nämlich die kommende Kommunalwahl. Und haben aus diesem Anlass bereits voriges Jahr einen Brief mit der Überschrift Neues Handeln veröffentlicht anlässlich der Kirchentage, in dem unter anderem die Anregung war, dass sich Gruppen innerhalb oder auch außerhalb von Kirchengemeinden, die sich mit den Themen Umweltbewahrung, Frieden, Gerechtigkeit beschäftigen, im Sinne eines speziellen Wahlrechtsparagraphen an dieser Wahl beteiligen, indem sie Kandidaten vorschlagen, und zwar vorschlagen den gesetzlich vorgesehenen Mandatsträgern, also den Parteien und Massenorganisationen. Rechtlich wäre das möglich gewesen, dass diese sie dann auf die Einheitsliste setzen und somit auch kritische Kandidaten über das normale DDR-Wahlverfahren in die örtlichen Volksvertretungen gekommen wären. Man hätte dann so einen kleinen Anfang einer kritischen Öffentlichkeit gehabt, wenigstens in den öffentlichen Debatten von Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen oder Gemeindevertretungen. Wir waren damals eigentlich ganz guter Hoffnung, dass das eine Möglichkeit wäre unter DDR-Bedingungen und bei aller Rücksichtnahme auf bestimmte Ängste so eine kleine Öffnung herbeizuführen. Dass das eine Anregung wäre, die nicht unbedingt abgelehnt würde, Wir haben auch viel Kritik geerntet, gerade von Leuten, die dann sagten, na, da lassen wir uns ja vereinnahmen. Das würde ja praktisch eine Anerkennung dieses Wahlrechtssystems darstellen, das seinerseits nur wieder eigentlich kein richtiges Wahlrecht ist. Es ist immerhin eine Zumutung, wenn man sich dann also auch noch dazu herbeilässt, nur weil da ein paar kritische Kandidaten mit auf der Einheitsliste stehen, die dann auch noch zu wählen, die anderen, die auch noch draufstehen. Und von daher war es zumindest nicht ganz unumstritten. Ja, und die Gutwilligen, die es versucht haben, sind dann letzten Endes tatsächlich auch gescheitert. Es gab also weder eine Vereinnahmung noch die Nötigung dazu, nun um ein paar kritischer Kandidaten willen, diese Einheitsliste zu wählen, sondern es gab eine ganz klare Abgrenzung der bisher immer schon für die Aufstellung der Kandidaten zuständigen Gremien von diesen von außen kommenden zweifelhaften kritischen Leuten, die eben überhaupt nicht zweifelhaft sind, sondern durchaus ernsthaft an bestimmten Problemen, die wirklich die Bürger dieses Landes bewegen, arbeitende Leute, die viel Zeit, Freizeit und Kraft schon seit Jahren da rein investiert haben, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Ja, es gab da viele Möglichkeiten, sich dieser Angebote zu entledigen. Teilweise wurden diesen Kandidaten ins B die notwendigen Wählbarkeitsbescheinigungen verweigert von den zuständigen Räten der Städte oder Gemeinden mit recht fadenscheinigen Gründen. Teilweise wurden sie einfach so von den zuständigen Kreisvorständen der Parteien oder Massenorganisationen abgelehnt unter der Überschrift, unsere Kandidaten haben wir schon mindestens seit Herbst vor dem Jahresfest stehen, da kann ja jetzt von außen keiner mehr da reinkommen, sondern wie die denn jetzt von der Liste streichen, bloß damit irgendeiner, von dem wir gar nicht wissen, was es für einer ist, da reinkommt. Und schließlich hat man auch ganz eindeutig zentral geleitet, diese ganze Sache im Keim erstickt. Die kritischen Anfragen, die teilweise wenigstens noch in den öffentlichen Versammlungen der Kreisausschüsse der Nationalen Front zu hören waren, wurden schon kanalisiert. Das Auswahlverfahren der Leute, die dort an diesen doch eigentlich öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen konnten, war schon rigide genug. Da wurden teilweise die Personalien notiert, bevor man überhaupt in den Saal gelassen wurde. Bei anderen Versammlungen wurden dann die Leute nur per Einladung reingelassen, sodass das alles schon ein wenig abgeblockt wurde, sodass man jetzt sagen muss, der Versuch, ein klein wenig kritische Öffentlichkeit über den Weg des in der DDR gängigen Wahlrechts oder der Wahlpraxis herzustellen, ist eindeutig von der Partei der SED abgelehnt worden. Diese Art Öffnung wird absolut nicht zugelassen. Jetzt auf alle Fälle nicht bei dieser Kommunalwahl. Und da stellt sich dann für viele, die doch zumindest noch gutwillig waren und ein großes Stück noch auf die, diejenigen zugegangen sind, die bei uns das Sagen haben, ob sie diese Wahl nun so mitmachen können, wie es von ihnen erwartet wird. Das 99,9% Ergebnis, was sonst eigentlich immer üblich ist, muss ja nun nicht so bleiben. Man kann sich überlegen, ob man die Möglichkeiten, die ja auch unser Wahlgesetz den Wähler bietet, diesmal wahrnimmt. Möglich ist ja zum Beispiel, dass man auf sein Recht pocht, die Wahlkabine zu benutzen, dass man auf sein Recht pocht, Veränderungen auf dem Wahlzettel vorzunehmen, bis hin zur Streichung jedes Namen, das wäre dann insgesamt eine Nein-Stimme, vorher nicht. Also die Streichung jedes einzelnen Namen auf dem Wahlzettel, das ist eine Nein-Stimme, wenn man eine abgeben möchte. Oder man kann auf das Recht pochen, an der Stimmauszählung teilzunehmen, am Wahlsonntag ab 18 Uhr, wenn die Wahllokale für die Stimmabgabe geschlossen werden, dann werden die Urnen geöffnet, die Wahlzettel mit der Zahl der vorgesehenen Wähler auf der Wählerliste verglichen. Die Differenz sind dann die Nichtwähler. Dann werden die Nein-Stimmen und die Ja-Stimmen ausgezählt. All das sollte man kontrollieren, ob das stimmt. Das darf man, dazu hat man ausdrücklich das Recht, als ganz normaler Bürger. Das ist eben nicht nur ausdrücklich in entsprechenden Paragraphen des Wahlgesetzes festgelegt, sondern es gibt natürlich auch die Verpflichtung des Wahlleiters im Wahllokal, dass diese gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Wenn man also davon abgehalten werden soll oder mit bösen Blicken irgendwie unter Druck gesetzt wird oder vielleicht deutlich, ja, falls man von diesen Rechten Gebrauch machen möchte, dann muss man den Wahlleiter verlangen und ihn deutlich darauf ansprechen, dass es möglicherweise passieren könnte, dass in seinem Wahllokal das Wahlergebnis angefochten wird, wenn nicht alle Bestimmungen des Wahlgesetzes dort eingehalten worden sind. In dem Fall müsste dann dort in dem Wahllokal innerhalb von 90 Tagen die Wahl wiederholt werden. Soweit Reinhard Lampe zu den Bemühungen um Alternativen im Kommunalwahlkampf, wie alles anfing und wie es hätte laufen können oder wie es gelaufen ist, zum Beispiel in Neu-Klopsow. Neu-Klopsow im Brandenburgischen ist der Ort, an dem sozusagen Wahlgeschichte geschrieben wurde, denn Neu-Klopsow ist der einzige Ort, von dem bekannt ist, dass die offiziellen Kandidaten aufgrund von Bürgerprotesten ausgetauscht wurden. Doch auch in anderen Teilen der Republik gab es entsprechende Bemühungen, wie der nun folgende Bericht des Pfarrers Edelbert Richter aus Erfurt belegt. Ich erzähle von einer Aktion in Erfurt. Wir haben angeknüpft an den Aufruf Neues Handeln, der von einer Berliner Initiativgruppe ausgegangen ist im letzten Jahr. Der Grundgedanke war, dass kirchliche Gruppen, also Friedens-, Ökologie-, Dritte Weltgruppen und so weiter, versuchen sollten, bei den bevorstehenden Kommunalwahlen einen Kandidatenvorschlag durchzubringen. Wohlgemerkt, es konnte sich nur um einen Vorschlag handeln, denn nach unserem Wahlgesetz haben nur die Parteien und Massenorganisationen der Nationalen Front das Recht, Kandidaten aufzustellen. Wir haben den Gedanken in Arbeitsgruppen von Kirchgemeinden in Erfurt diskutiert. Die Pfarrerschaft hat dann einen entsprechenden Brief an die Bezirkswahlkommission geschickt. Und nach einer Zeit wurden Vertreter der Pfarrer zum Rat des Bezirkes eingeladen. Und da fand ein Gespräch statt mit dem Ergebnis, da die kirchlichen Gruppen weder zu einer Massenorganisation, also der FDJ oder dem Demokratischen Frauenbund, noch zu einer regionalen Vereinigung gehören, also etwa zur Feuerwehr oder zum Kleintierzüchterverein, haben sie kein Recht, Kandidaten vorzuschlagen. Außerdem hätten wir ja die Möglichkeit, als christliche Bürger uns durch die CDU vertreten zu lassen. Schlussfolgerung für uns, die Gruppen gibt es rechtlich gar nicht. Auch wenn die unabhängigen Gruppen für die offiziellen nicht existieren, so waren sie bei den verschiedenen Wahlveranstaltungen doch präsent. Eine nicht nur von ihnen, sondern auch aus der Bevölkerung häufiger vorgetragene Kritik galt dabei der Transparenz des Wahlverfahrens. Der folgende Mitschnitt einer Wahlveranstaltung in Berlin zeigt die Schwierigkeit eines Bürgers bei der Wahrnehmung seiner Rechte als Wähler. Wie gesagt, mein Name ist Dieke. Ich bin hier als Vertreter der Umwelt. Gruppe Arche, vielleicht haben Sie davon was gehört, Umwelt- und Friedensgruppe Arche. Wir haben dort einen Arbeitskreis Kommunalwahl. Wir befassen uns dort mit der Beobachtung der Kommunalwahl, haben generell, das betone ich erstmal, eine positive Grundeinstellung zu den Kommunalwahlen. Punkt 1 war, dass wir die Veranstaltung besucht haben, in denen die Mandatsträger vorgestellt wurden und dort versucht haben zu beobachten, wie die Bürger ihre Interessen wahrnehmen. In der Zeit vom 19. bis 14. März fanden im Prenzlauer Berg 45 Mandatsträgerveranstaltungen statt. Ich weiß nicht, ob das ganz exakt stimmt. Wir hatten große Schwierigkeiten, Termine zu diesen Mandatsträgerveranstaltungen zu bekommen. Mir selber ist es nicht gelungen, in meinem eigenen Wahlkreis diese Veranstaltung herauszubekommen. Sie haben im Stadtbezirk einen Wahlbeauftragten, man musste dort anrufen. Als erstes ist man nach der Adresse und nach dem Namen gefragt worden. Dann hat man uns gesagt, wir haben noch keine Liste und das ist noch nicht so weit. Wenden Sie sich bitte an Ihren BWA. In meinem BWA hat man mir einen Tag vorgesagt, das findet im April statt. Abends bin ich nach Hause gekommen. Da war die Veranstaltung vorbei am anderen Tag. Deswegen bin ich heute Abend hier, weil ich diesen Termin gerade habe. Und Punkt 2 unseres Arbeitsthemas Kommunalwahl. Wir haben vor, an der Stimmenauszählung teilzunehmen. Das ermöglicht das Wahlgesetz, da diese Stimmenauszählungen öffentlich sind. Und deshalb eine Anfrage an die Frau Meier vom Stadtbezirk. Frau Meier, ist es möglich, dass wir von Ihnen eine komplette Liste der Wahllokale bekommen, sodass wir an diesen Stimmenauszählungen teilnehmen? Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich an das Abgeordnetenkabinett des Rates zu wenden oder an den Sekretärbereich des Rates, das ist die Apparatnummer 305 im Rat. Die Vorwahl ist 4300 911, Apparat 305, das ist der Sekretär, der Sekretär des Rates, und er wird Ihnen jederzeit Einsicht gewähren in die einzelnen Wahllokale, in mein eigenes, ja. In den eigenen Wahllokal. Ich möchte Sie trotzdem bitten, mich ausreden zu lassen. Frau Meier, ist es möglich, diese Liste von Ihnen zu bekommen? Dankeschön. Frau Meier vom Stadtbezirk wollte einfach nicht, aber hier nochmal die Telefonnummer 4300 911 305. Reinhard Lampe berichtete schon zu Beginn der Sendung, welche Möglichkeiten für den Wähler am 7. Mai bestehen, seinen Unmut, so überhaupt vorhanden, auszudrücken. Es müssen ja nicht alle unzufrieden sein. 48 Bürger haben sich allerdings bereits dazu entschlossen, ihr Wahlverhalten vorab öffentlich zu machen. Es sind dies vor allem Mitglieder des Arbeitskreises Solidarische Kirche, der Initiative Frieden und Menschenrechte und der Umweltbibliothek. Was Sie bewogen hat, nicht an den Wahlen teilzunehmen, hielten Sie in einer persönlichen Erklärung fest, einer der Initiatoren. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, die sich den innen- und außenpolitischen Herausforderungen stellt und den Bürgern Mitwirkung auf allen Ebenen gesellschaftlichen Lebens ermöglicht. Dazu gehört, dass unterschiedliche politische Haltungen geäußert, ausgehalten und politisch wirksam werden können. Wahlen sind ein wesentlicher Ausdruck des Demokratieverständnisses einer Gesellschaft. Im Gegensatz zu oben genannten Zielen stellen wir fest, das Wahlgesetz der DDR sieht keine Entscheidung zwischen Kandidaten mit unterschiedlichen politischen Konzeptionen vor. Dem Wähler ist einzig die Möglichkeit gegeben, den Kandidaten der Einheitsliste sein Vertrauen auszusprechen bzw. gegen sie zu stimmen. Selbst diese eingeschränkte Wahlmöglichkeit ist in der Praxis nicht vorgesehen. Weder die Stimmzettel sehen eine solche Möglichkeit vor, noch wird der Wähler über verschiedene Möglichkeiten seines Wahlverhaltens aufgeklärt. Die Benutzung der Wahlkabinen ist nicht obligatorisch, sodass sich bei jedem Wähler, der sie benutzt, nahelegt, dass er gegen die Kandidaten stimmt. Dieses Wahlverhalten hat zur Folge, dass eine große Zahl von Bürgern ohne innere Überzeugung halbherzige Loyalitätserklärungen abgibt. Die Versuche vieler Einzelner und Gruppen, sich aktiv in die Vorbereitung der Wahlen einzubringen, zeigen entmutigende Ergebnisse. Versuche von Gruppen, eigene Kandidaten aufzustellen oder zu unterstützen, wurden blockiert, Bemühungen, Anliegen auf öffentlichen Veranstaltungen einzubringen, behindert. Zahlreichen Bürgern wurde der Zutritt zu angeblich öffentlichen Veranstaltungen zur Wahl verwehrt. Wir wissen von vielen vergleichbaren Erfahrungen auch außerhalb von Wahlen. Bürger dieses Landes, die ihre kritischen Anfragen an politische Entscheidungen in der DDR offen stellen, werden verdächtigt, ausgegrenzt und bedroht. Die Wahlen in der DDR sehen wir vor diesem Hintergrund nicht als die Ursache, sondern als ein Symptom politischer Missstände. Die Ergebnisse der Wahlen in der DDR dienen dazu, die tatsächlichen Verhältnisse zu verschleiern und ein Einverständnis innerhalb der Bevölkerung mit der Politik der DDR-Regierung vorzutäuschen, das immer weniger gegeben ist. Die Offenlegung tatsächlich vorhandener Meinungs- und Mehrheitsverhältnisse bedeutet eine notwendige Voraussetzung für den breiten innergesellschaftlichen Dialog, den wir anstreben. Aus diesen Gründen erklären wir, dass wir an den Kommunalwahlen am 7.05.89 nicht teilnehmen werden. Uns ist bewusst, dass ein Bekanntmachen des beabsichtigten Wahlverhaltens vor den Wahlen nicht mit dem Prinzip geheimer und freier Wahlen vereinbar ist. Dadurch, dass von geheimen und freien Wahlen in der DDR nach unserer Auffassung keine Rede sein kann, fühlen wir uns an eine Zurückhaltung dieser Art nicht gebunden. Und dies umso mehr, als die Zeitungen der DDR voll von öffentlichen Bekundungen des beabsichtigten Wahlverhaltens vieler Bürger sind. So viel zum Thema Wahlen. Wer Interesse hat, nicht nur das amtliche Wahlergebnis zu erfahren, der kann sich am 7. Mai, also am Wahltag, ab 18 Uhr in die Elisabethgemeinde in der Elisabeth-Kirchstraße begeben. Dort werden bei einer Wahlparty der Kirche von unten die Wahllokalauszählungen von Friedrichshain und Weißensee ausgewertet. Und wer uns gerade hört und zufällig aus Leipzig kommt, der kann sich auch noch einen Termin merken. Am selben Tag, also 7. Mai, zur selben Zeit, also 18 Uhr, wollen die Leipziger Mitzähler ihre inoffiziellen Wahlergebnisse auf dem Marktplatz austauschen. Yeah. Ja, offensichtlich hat uns schon jemand aus Leipzig gehört, denn am 7. Mai treffen sich auf dem Marktplatz die Nichtwähler und nicht, wie ich gesagt habe, die Mitzähler, sondern diejenigen, die nicht gewählt haben mit ihren Wahlbenachrichtigungsscheinen. Es war halt am 7. Mai um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Leipzig. Und kommen wir jetzt zu unserem nächsten Schwerpunkt. Vom 13. bis 15. April trafen sich in dem idyllischen Örtchen Wendisch-Rietz am Scharmützelsee Vertreter von SPD und SED. Diese regelmäßigen Zusammenkünfte wurden ja immer mit hoffnungsvollem Interesse verfolgt, sahen noch viele mit dem Erscheinen des gemeinsamen Dokuments unter dem Titel »Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit« auch eine neue Streitkultur bei der SED ausbrechen, wenn auch zaghaft. Diese Hoffnung näherte sich unter anderem an so offenen Worten, wie sie noch im Oktober letzten Jahres von einem der Mitautoren des Papiers, Professor Reissig von der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, zu hören war. Wir müssen uns alle bemühen, weiter dialogfähig zu werden. Es ist zu diesem Dialog auch deshalb gekommen, weil es dem auch tiefe Veränderungen in der SED vorausgegangen sind, in der Sicht, wie Friedenspolitik weitergemacht wird. Wir werden diesen Dialog erweitern, auf allen Ebenen, allen Bereichen. Er muss, wie wir es im Dokument geschrieben haben, nicht nur zwischen Funktionären der SED stattfinden, er muss viel breiter sein in dieser Art, wie es in diesem Dokument ausgedrückt worden ist. Er muss alle Gruppen einschließen. In diesem Sinne muss man über weitere Schritte nachdenken. Wir können nicht auf Zuruf sagen, die Diskussion wird jetzt dort sein. Wir müssen nur uns an den Grundsatz halten, dieser Dialog muss verbreitert, vertieft werden, keiner darf ausgeschlossen werden. Inzwischen ist der Lack ab von dem Papier. Die Kultur des Streites bleibt erstmal auf die beiden Parteidelegationen beschränkt. Er flammte jedoch am Scharmützelsee nun erst etwas heftig auf. Ausgerechnet zum Thema Menschenrechte in Ost und West wusste Professor Max Schmidt von der SED aus seinem Land nur Gutes zu vermelden. Nur für die Gleichstellung der Frau und für die Ausbildung könne schon noch ein bisschen mehr gemacht werden. Ob so viel Selbstgerechtigkeit, platzte dem SPD-Emissär Johanno Strasser der Kragen. Die Menschenrechtsverletzungen in der DDR seien Ausfluss des spießigen Gehabes einer Klasse, die durch jede freie Meinungsäußerung ihr Machtmonopol gefährdet sieht. Quasi als unfreiwillige Bestätigung dieser Kritik blieb der Stuhl von Professor Reissig leer, als am letzten Mittwoch in die Samaritergemeinde geladen wurde, um über Anspruch und Realität des SPD-SED-Dokuments zu diskutieren. Obgleich geladen, gab Professor Reissig noch nicht einmal eine Begründung für sein Fernbleiben. Und so saß als einziger Parteivertreter Thomas Mayer von der Grundwertekommission der SPD auf dem Podium und vertrat das gemeinsame SPD-SED-Papier. Wir sind der Auffassung gemeinsam, dass es diese drei übergreifenden Menschheitsinteressen gibt, die das Papier benennt. Nämlich die Sicherung des Friedens im Atomzeitalter, die Wahrung einer intakten, reproduktionsfähigen Natur und wir haben dann als drittes gemeinsames Interesse die Beendigung von Massensterben und Hunger in der dritten Welt hinzugefügt. Aber ungeachtet dieser gemeinsamen Interessen bestehen in den klassischen Streitfragen, über die sich Sozialdemokraten und Kommunisten seit 70 Jahren verfeindet hatten, nach wie vor ein elementarer Gegensatz der Werte, der Betrachtungsweisen der Interessen. Wir haben nämlich gleichzeitig, während wir diese gemeinsamen Interessen erkennen, die ich schilderte, entgegengesetzte Interessen, unterschiedliche Interessen in der Betrachtung der Menschenrechte, der Demokratie und des kulturellen und politischen Pluralismus. Wir sind der Meinung, dass Menschenrechte eine unabhängige, absolute Geltung haben müssen und jede Institution in Gesellschaft und Staat sich daran auszuweisen hat, ob sie der Erfüllung der Menschenrechte dient oder nicht. Wir sind der Meinung, das haben wir dann entgegengestellt als Sozialdemokratie, dass Demokratie bedeutet, die offene Formulierung von Alternativen, freie Meinungsäußerung, ein direkter Einfluss der Menschen in jeder Gesellschaft darauf, wer regiert und vor allen Dingen auch die Chance der friedlichen Abwahl von Regierungen, wenn sie nach dem Urteil der Bevölkerung die Interessen der Bevölkerung nicht treffen mit dem, was sie tun. Und wir sind der Meinung, dass es Freiheit nur gibt, wo Pluralismus besteht, immer dann, wenn Menschen sich frei äußern, äußern sie sich unterschiedlich. Und die Chance des Pluralismus ist wiederum die Chance der Freiheit nur da, wo unterschiedliche Äußerungen legitim sind, ist freie Meinungsäußerung möglich. Die SED hat dem ihre unterschiedlichen Auffassungen entgegengesetzt. Wir haben gesagt, wenn wir also in einer Situation sind, wo wir zugleich aufgrund neuer Gefährdungen gemeinsame, aber aufgrund unterschiedlicher Grundwerte auch entgegengesetzte Werte und Interessen haben, dann müssen wir uns überlegen, wie wir so miteinander umgehen können künftig, dass wir in den Fragen, die wir nur gemeinsam lösen können, wenn wir gemeinsam überleben wollen, kooperieren, vertrauensvoll, wahrhaftig, und dass wir in den Fragen, wo wir unterschiedlicher oder entgegengesetzter Meinung sind, streiten, leidenschaftlich, ernsthaft, wahrhaftig und uns gegenseitig daraufhin befragen, wie es in der anderen Gesellschaft mit Menschenrechten, mit Demokratie, mit Pluralismus aussieht. Alles andere verdient nach unserer Auffassung nicht den Namen friedlicher Wettbewerb. Das heißt, der innere Dialog in den Gesellschaften ist eine der Voraussetzungen dafür oder zumindest gleich wichtig, dass der äußere Dialog zwischen den Gesellschaften funktioniert, glaubhaft ist, auf die Dauer Bestand haben kann und Ergebnisse haben kann. Hier in Bezug auf die DDR haben wir drei Dinge gesagt. Wir haben gesagt, wir beobachten, dass in Bezug auf Abrüstung, vor allen Dingen unter den weltweit überzeugenden Initiativen Gorbatschows, wichtige, ernstzunehmende Schritte unternommen werden. Ankündigungen und auch der Vollzug des Abbaus, zum Teil auch des einseitigen Abbaus von Waffensystemen hier in der DDR, in der Sowjetunion. Wir haben gesagt, wir beobachten zweitens, dass entsprechend den Vereinbarungen dieses Papiers immer dann, wenn wir Kritik an Verhältnissen in der DDR geübt haben, an Menschenrechtsverletzungen, an Demokratieverweigerungen und an den Dingen, so wie wir sie sehen, seitdem das Papier verabschiedet worden ist, der alte Brauch, dass das als Einmischung in die inneren Angelegenheiten hier zurückgewiesen wird, nicht mehr gepflegt wird, sondern es ist entweder darauf eingegangen oder die Kritik ist stehen gelassen worden. Wir haben nicht mehr die Zurückweisung gehabt, das sei eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Das heißt nicht, dass das, was wir angemahnt haben, dann verbessert oder verändert worden ist. Aber zumindest ist dieser Teil der Streitkultur, wo wir gemeinsam vereinbart haben, wenn wir einander leidenschaftlich kritisieren, weil wir verändert worden ist, aber zumindest ist dieser Teil der Streitkultur, wo wir gemeinsam vereinbart haben, wenn wir einander leidenschaftlich kritisieren, weil wir sehen, dass der andere nicht erfüllt, was wir vereinbart haben, dann ist das normal, dann ist das keine Einmischung in innere Angelegenheiten, das ist ein normaler Bestandteil von Streitkultur zwischen Ost und West. Wir haben dann aber drittens gesagt, und das ist das, was uns besonders schmerzt, das haben wir auch in der Diskussionsrunde mit der SED am letzten Wochenende am Scharmützelsee sehr deutlich gesagt, dass nach allem, was wir sehen, sich die Bedingungen eines inneren Dialogs in der DDR seit der Verabschiedung dieses Papiers verschlechtert haben, dass mehr als in den Jahren vor 1987 Menschen Schwierigkeiten gemacht wird, die sich auf ihre eigene Weise, auf eine nicht bevormundete Weise mit ihrer eigenen Meinung am Dialog über Friedenspolitik, über Menschenrechte, über Demokratie, über Ökologie hier in der DDR beteiligen wollen. Wir haben dann eine Reihe von Dingen aufgezählt, die da geschehen sind, die wir zur Kenntnis genommen haben. Das fing eben an mit den Ereignissen im Zusammenhang mit der Zionskirche und ging hin bis zur Relegation der Schüler von der Karl von Ossietzky-Schule. Wir haben gesagt, dieses halten wir für eine Behinderung des inneren Dialogs durch Drohung oder Bestrafung. Das sind repressive Maßnahmen, die teils vorbeugend Teilnehmer an Dialogen abschrecken oder abschrecken sollen. Und wir sind der Auffassung auch, das sind Verletzungen von Menschenrechten. Wir hatten in dem gemeinsamen Papier gesagt, ein Maßstab des Systemwettbewerbs muss sein, dass die sozialen und politisch-persönlichen Menschenrechte in ihrer wechselseitigen Bedingtheit in beiden Systemen erfüllt werden müssen und wir werden uns gegenseitig daran messen. Wir hatten die Hoffnung, als wir mit diesem Papier begannen, dass der Geist der Perestroika, eines zunehmenden Pluralismus in Kultur und Politik, einer zunehmenden Respektierung von Menschenrechten auch unabhängig von Bekenntnissen zu den marxistisch-leninistischen Strukturen und Weltanschauungen, in ganz Osteuropa sich in dem Maße entwickelt, wie wir das in der Sowjetunion, in Ungarn und jetzt auch in Polen entdecken. Wir sind natürlich enttäuscht, dass der Geist der Perestroika einen Bogen um diejenigen hier zu machen scheint, die es angeht. Neben Thomas Meyer war in der Samaritergemeinde auch der Pfarrer Rainer Eppelmann an der Diskussion beteiligt, ebenso wie Bärbel Bohley als Vertreterin autonomer Gruppen und Friedrich Schorlemmer, dessen 20 Thesen zur gesellschaftlichen Erneuerung der DDR beim letzten Kirchentag in Halle Aufsehen erregt hatten. Zunächst äußerte sich Bärbel Bohley zum Dokument. Ich lebe in einem Land, in dem ich für meine öffentlich geäußerte Kritik bisher immer nur eins über die Rübe bekommen habe. Entweder in Form von Schwierigkeiten in meinem Beruf, in Form von Reiseverboten, vorläufigen Festnahmen, Hausdurchsuchungen, Knast und so weiter. Da habe ich mich schon gefragt, nachdem das Papier erschienen ist, wie will denn die SED danach noch Anspruch und Wirklichkeit übereinbringen? Beides klafft ja schon ein Leben lang auseinander. Vielleicht wollte wieder einmal die SED sich in aller Welt legitimieren, diesmal anhand der SPD, an der Hand der SPD, indem sie sich als eifriger Diskussionspartner mit ihrem politischen Gegner darstellt. Das macht sich gut, denn die SPD ist jahrzehntelang eine Partei gewesen, mit der man sich als DDR-Bürger identifizieren konnte. Und deren bekanntesten Vertreter, Willy Brandt, konnte man lieben. Seine antifaschistische Vergangenheit war allein schon Grund für Sympathiegefühle ihm gegenüber. Diese Partei macht mit der SED, die ihren kritischen Bürgern alle Gespräche verweigert, ein Papier, in dem es auch um die Kultur des politischen Streites geht. Wenn unter anderem Kultur bedeutet Pflege einzelner Lebensgebiete, dann muss Kultur des politischen Streites auch bedeuten, dass politische Konflikte pfleglich behandelt werden. Im Fall des SED-SPD-Papiers wird versucht, die Koexistenz zweier gegensätzlicher Wirklichkeitsbilder im eigenen Bewusstsein zuzulassen. Das heißt, das eigene Bild und das des Gegners. Ich würde heute feststellen, in der DDR gibt es keine Kultur des politischen Streites. Es gibt nur eine Unkultur des politischen Streites. Trotzdem aber hat das Papier Hoffnung gemacht, auch für uns. Denn was außenpolitisch geht, geht vielleicht auch irgendwann einmal innenpolitisch. Und es ergibt sich dann die Möglichkeit, Konflikte demokratisch zu bewältigen. Das heißt, wir werden endlich aus unserer Objektlage befreit und zu Subjekten erhoben. Und ein weniger an Selbstentfremdung infolge von der Selbstbestimmung. Eine Bedingung dafür ist, dass der Kalte Krieg gegen das kritische Potenzial in der eigenen Bevölkerung endlich beendet wird. Gegner im politischen Denken dürfen nicht einfach direkt oder indirekt ausgeschaltet werden. Auch innerhalb der DDR-Gesellschaft müssen Konflikte zwischen der Staatsmacht und ihren Kritikern als Herausforderung begriffen werden. Denn immerhin sitzen nicht nur die SED und die SPD im selben Boot, sondern auch die Staatsmacht der DDR und ihre Bevölkerung. Als unverbesserlicher Optimist glaube ich an die Lernfähigkeit, auch an die der SED. Soweit Bärbel Bohley zur Unkultur des politischen Streites. Auch Rainer Eppelmann zweifelte an der Glaubwürdigkeit einer Dialogbereitschaft der SED. Waren doch in seinen Wohn- und Amtsräumen erst kürzlich Abhörgeräte, sprich Wanzen, gefunden worden. Ich möchte mit einer Frage an Thomas Meyer beginnen. Wenn das stimmt, dass die Glaubwürdigkeit eines Systems, eines Staates, einer Gesellschaft nach außen sich an der Dialogfähigkeit innerhalb der Grenzen, ihrer eigenen Grenzen, sich entscheidet, dann frage ich Sie, wie glaubwürdig ist für Sie die DDR? Denn auch ich bin der Meinung, ich sage es mit einem Wort mehr, bisher gibt es in der DDR für mich jedenfalls nicht wahrnehmbar eine Kultur des politischen Streites. Kann ich nicht sehen. Punktuell, vielleicht mit ein paar ausgesuchten Menschen, aber nicht mit den vielen. Und darum habe ich den Eindruck, dass es erhebliche Mängel, erhebliche Unzulänglichkeiten und einen großen Nachholbedarf in unserem Land gibt, in Richtung auf die politisch regierenden Verantwortlichen in unserem Land, was den Dialog mit dem Andersdenkenden angeht. Ich meine da besonders den, der in der Minderheit ist oder der bisher benachteiligt ist. Ich habe den Eindruck, die Regierenden haben in einer ganz anderen Weise als bisher den Dialog mit der eigenen Vergangenheit zu führen. Eine Sache, die ich so auch in dem gemeinsamen Papier nicht finde. Ich habe den Eindruck, 17. Juni, 13. August, die brüderliche Hilfe der Nationalen Volksarmee in der Sozialistischen Tschechischen und Slowakischen Republik, um nur drei Beispiele zu nennen, bedürfen eines Dialoges und der Aufarbeitung. Ich denke an die Erfahrungen mit Schwertern zu Flugscharen. Da sind junge Menschen in ihrer Ausbildung behindert worden oder sie haben ihre Ausbildung abbrechen müssen. Inzwischen sind erhebliche Inhalte dessen, was damals in kirchlichen Gruppen formuliert worden ist, offizielle Regierungspolitik geworden. Darüber bin ich sehr dankbar. Es gibt aber keine Rehabilitierung, keine Wiedergutmachung derer, die damals bestraft worden sind und leiden mussten. Oder ich denke an einzelne Personen, die zum Teil gar nicht mehr leben, die bestimmte Entwicklungen unseres Landes bitter bezahlen mussten. Stellvertretend für Sie möchte ich bloß einen nennen, Robert Habermann. Wann wird Robert Habermann rehabilitiert? Wann gerät die DDR so weit, die Regierung der DDR so weit, dass sie über ihre eigene Vergangenheit bereit ist, einen Dialog zu führen? Fragen von Rainer Eppelmann. Das Resümee des bisherigen Eindrucks der Gespräche zwischen SPD und SED zog aus der Sicht unabhängiger und kirchlicher Basisgruppen Friedrich Schorlemmer. Das Papier ist suggeriert etwas. Es ist suggeriert, Musik der Gegenwart zu sein, aber es ist Zukunftsmusik. Das Papier ist der Wirklichkeit des real existierenden Sozialismus unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei voraus. Und dennoch, denke ich, müsste das, was sich an neuem politischem Bewusstsein herausbildet, auch Organisationsformen finden, sodass ich in vier Richtungen, denke ich, will damit abschließen, dass wir erstens Überlegungen anstellen müssten, wie in anderen Ländern auch in den Verfassungsreformen durchgeführt werden, ob wir nicht eine sozialistische Reformpartei brauchten. Dieses nur realistisch im Zusammenhang mit einer Verfassungsreform. Warum sollte aber nicht, wie im April 68, eine große Volksaussprache darüber geführt werden und im Unterschied zu 68 die Alternative klar erkennbar werden? Ganz lapidar hat Gorbatschow gesagt, letzten Endes sind es die Menschen, die die Gesetze schaffen. Also wir müssten uns daran nicht binden lassen, denn 74 ist ja auch eine weitere Reform passiert, die haben wir gar nicht weiter wahrgenommen. Also ich denke, dass das sozialdemokratische Gedankengut und die Tradition in der SED so gut wie nicht mehr erkennbar ist. Diese Partei scheint immer noch Recht zu haben, wie sie immer Recht hatte, und die Geschlossenheit scheint ihr über alles zu gehen. Also ich denke, in dieser Richtung müsste man denken, denn die Legitimation der führenden und fortschrittlichsten Kraft ist bei vielen doch im Schwinden. Und die Frage ist also, wie man die Legitimation dadurch herstellt, dass man einen Wettbewerb, wie er im Papier hier auch angedeutet ist, herstellt. Dazu gehörte sicher auch eine Revision des Strafgesetzbuches, das auf die Höhe internationaler Verträge, besonders der KSZE-Beschlüsse, gehoben werden müsste. Auch dazu müsste man, sozusagen, Instrumente finden. Und ich frage mich, ob es nicht auch eine nationale Entsprechung zu Amnesty International geben müsste. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. 5 o'clock in the morning, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Einer, der von einer neuen Streitkultur in der SED auch noch nichts gemerkt hat, ist der Rechtsanwalt Rolf Henrich aus Eisenhüttenstadt. Er hat 10 Jahre lang an einem Buch geschrieben über die politische Streitkultur in der DDR. Titel des Werkes: Der vormundschaftliche Staat. Vor gut einem Monat ist es im Westen erschienen. Die Partei reagierte prompt auf die Veröffentlichung. Henrich, vorher Bereichssekretär in Frankfurt-Oder, wurde aus der SED ausgeschlossen und erhielt Berufsverbot. Wer jedoch denkt, dass es sich bei diesem Buch lediglich um eine Abrechnung mit dem bestehenden Partei- und Regierungssystem der DDR handelt, sieht sich getäuscht. Denn das Verhalten der Herrschenden findet, so eine von Henrichs Thesen, seine Entsprechung im Verhalten der Bürger, wird von diesen sozusagen mitgetragen. Ob er sich darin wiederfindet, mag jeder selbst entscheiden, anhand der kurzen Kostprobe, die bei einer Lesung seines Werkes in der Gethsemane-Gemeinde in Berlin aufgenommen wurde. Nichts wäre allerdings verhängnisvoller, als in diesen Zuständen ausschließlich die Objektivationen des Kräfteparallelogramms einer totalen Macht im Staatssozialismus sehen zu wollen. Ohne die das moralisch-praktische Handeln lähmende Angst vor selbstständiger, freiheitlicher Lebensführung oder allgemeiner, ohne die subjektive Rückendeckung der Politbürokratie durch die Machtunterworfenen in den Blick zu nehmen, sind die Voraussetzungen der allerhöchst selbstverschuldeten Vormundschaft nicht aufzuklären. Das ist eine meiner Grundthesen. Die wehleidige Selbsteinschätzung, wir allesamt seien Opfer der politischen Macht, übersieht geflissentlich, dass derjenige, der diesen Schluss für sich gezogen hat, selber meist durch Unterlassen zur Erhaltung eines Systems der Verunselbstständigung beihilft. Die martialischen Drohgebärden der Sicherheitsapparate im Staatssozialismus sind natürlich nicht zu übersehen. Unter diesen Umständen wird es dem Einzelnen wie nirgendwo sonst leicht gemacht, sich vor sich selber zu entschuldigen. Die Opfermentalität ist eine Form des Selbstbetrugs. In dieser Form erscheinen die Verhältnisse im Sozialismus stets wie mit einem Schleier der Negativität überzogen. Anderen dagegen erscheinen dieselben Verhältnisse grundsätzlich positiv. Die tatsächlich vorhandenen guten Seiten müssen in dieser zweiten Einstellung herhalten, damit wir uns einreden können auf die übrigen Dinge, von denen wir längst Gegenteiliges wissen, seien gar nicht so schlimm, wie wir denken. Ich glaube nicht, dass meine Betrachtungsweise frei von Selbstbetrug ist. Ich hoffe aber, die gegebene Darstellung des Sozialismus sei letztendlich weniger selbstbetrügerisch als andere, womit lediglich gesagt sein soll, dass diese Darstellung für sich in Anspruch nimmt, besser zum Verstehen des Staatssozialismus beizutragen. Wenn staatliche Autorität, wie wir sie erleben, in ihrer paternalistischen Form überhaupt noch möglich ist, dann hängt das ebenso mit frühkindlichen Empfindungen der Hilflosigkeit zusammen, wie mit massenhaften Regressionen des Selbstwerterlebens, die das praktisch erlittene Schicksal der Ohnmacht bei den Machtunterworfenen auslöst. Viele dürstet geradezu nach der Sicherheit und Geborgenheit versprechenden Autorität. Nicht die strikt und unversöhnlich das Gesetz vollstreckende Autorität wird gewünscht. Menschlichen Wunschvorstellungen kommt offenbar nicht selten die polternde, etwas altmodische Bürokratie näher, die in der Wut ihre Fähigkeit unter Beweis stellt, uns in Schutz zu nehmen, deren noch deutlich sichtbare menschliche Schwächen aber zugleich unser Selbstwerterleben spürbar entlasten. Wer wissen will, in welcher Form sich diese subjektive Verfassung widerspiegelt, muss sich nur richtig vor Augen führen, welches zeremoniell gilt, sobald der Generalsekretär der Staatspartei irgendwo in der Öffentlichkeit aufkreuzt. Lackschwarze Staatskarossen, schwer bewaffnetes Gefolge sowie Geheimpolizisten vor und hinter den Kulissen bildet den Rahmen für die versteckte drohende Selbstdarstellung der Autorität, deren Bedrohlichkeit jedoch sogleich gemildert wird durch die organisierte Einbeziehung von Kindern in das Empfangsritual. Der alte Mann ist ansprechbar. Er reagiert mit freundlichen Verhaltensweisen der Kinderfürsorge, tätschelt die lieben Kleinen, kann sich schwer von ihnen losreißen. Wer kennt das nicht? Ja, wer kennt das nicht? Nach der Lesung aus seinem Buch wurde Rolf Henrich natürlich auch nach den Perspektiven einer Veränderung in der DDR befragt. Als letzten Beitrag für heute nun sein Ausblick auf die Zukunft. Mein Ansatz ist ja so ein bisschen selbstbestimmtes Handeln. Also jeder hat zunächst auch bei sich selber anzufangen, bevor er mit dem Finger auf die Macht zeigt. Das ist sozusagen vom Ansatz her das, was ich vertrete. Ich setze also nicht auf große Massenbewegung. Ich denke, es sind einzelne, kleinere Gruppen. Es ist eine Reform der Partei, die kommen muss man aufgliedern. Wir müssen von Grund auf neu aufbrechen. Aber dies wird nicht in den klassischen Kategorien so des 19. Jahrhunderts geschehen, also Sturm auf die Bastille oder auf den Winterpalais. Ich denke, in der Mitte Europas, wo wir leben, da vollziehen sich die Prozesse auf eine andere Weise. Und da meine ich schon, dass Einzelne, also es gibt die Gruppen in der DDR, da hängt mein Herz natürlich an den Gruppen, die sozusagen versuchen, unter dem Dach der Kirche hervorzutreten und sich möglichst also da auch zu verselbstständigen. Das gibt es einmal und es gibt sicherlich auch innerhalb der Partei die unterschiedlichsten Strömungen. Das ist ja ohnehin so, die, denke ich so, dass das negativ bin, als sei es nicht so ein monolithischer Block. Also ich meine, dann wäre das Buch nicht geschrieben worden, wenn ich jetzt diese Spitze in Teilen anspreche. Und es sind ja auch nicht wenige Genossen, die mit mir mitgehen. Aber wenn Sie jetzt so wollen, so ist das konkrete Patentrezept, das kann ich natürlich auch nicht anbieten, will ich aber auch gar nicht. Und zum Schluss wie immer Tipps im Telegram-Stil. Übermorgen am 26. April findet in der Galerie der Umweltbibliothek um 19 Uhr eine Diskussion statt. Fiasko der Anti-AKW-Bewegung in der DDR. Wie weiter? Einen Tag später, am 27. April, gleicher Ort, selbe Zeit. Energiepolitik in der DDR und ihre Zukunft. Das ist ein Vortrag mit Diskussion. Am 27. April um 18 Uhr im französischen Dom findet ein Abend der Dritte Weltgruppen mit Live-Musik statt. Ebenfalls einen Dritte Weltabend veranstaltet die Kirche von unten am 5. Mai um 19 Uhr in der Elisabeth-Gemeinde in der Elisabeth-Kirchstraße. Am 7. Mai wird gewählt. Oder auch nicht. Jedenfalls abends ist die Wahlparty. Die Wahlparty ist auch in der Elisabeth-Kirch-Straße. Am 8. Mai dann um 20 Uhr Friedenskreis Friedrichsfelde am Tierpark 28. Da ist das Thema des Abends die Frau als Arbeitskraft. Am 11. Mai ab 19 Uhr findet ein Gespräch zum Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerer Fokus 89 statt. Und das Ganze in der Umweltbibliotheksgalerie. Und die Umweltbibliotheksgalerie ist in der Kribenowstraße 16. Am 18. Mai, ebenfalls 19 Uhr, am gleichen Ort, die Klimakatastrophe. Ein Vortrag und Diskussion. Am 27. Mai findet ab 11 Uhr in der Philippuskapelle in der Treffurter Straße eine Medienbörse statt. Das Ganze ist ein Austausch von Publikationen. Und am 29. Mai um 21 Uhr auf UKW 103,4 MHz die nächste Sendung von Radio Glasnost. Womit auch schon gleich angedeutet ist, dass die Sendung von heute zum Ende ist. Redaktion und Aufnahmeleitung hatte Dieter Rolf. Die Technik fuhr Susi Werli. Im Programm von Radio 100 geht es jetzt gleich hoffentlich weiter mit Walk Girl. Am Mikrofon verabschiedet sich vorläufig Ilona Marenbach. Tschüss und schönen Abend noch.